Laut Meldungen der südkoreanischen Medien wie der Zeitungen Gungmin-Ilbo und Omae News nahmen die Bauern des Kreises Songju in Südkorea am 30. Juli zum Protest gegen die Stationierung von Saat durch die USA und Südkorea das Melonenfeld unter den Pflug.